schon wieder ab zum Bauer ins Quartier, halt schon wieder ab. Der Bauer hat eine wunderschöne Tochter, der Bauer hat eine wunderschöne Tochter, halt schon wieder ab, halt schon wieder ab, eine wunderschöne Tochter, halt schon wieder ab. Die möchte ich gerne haben, Bauersmann. Die möchte ich gerne haben, ein Schopf wieder um, ein Schopf wieder um. Die möchte ich gerne haben, ein Schopf wieder um. Bauersmann, wie groß ist dein Vermögen?